schizophren und deshalb nie allein. Warum solltest du zu ihm gehen? Er bewegt sich link und hat ein langes Bein. Die Familie möchte das nicht sehen. Hinter vielen Mauern, hinter Gitter, durch das Tor kann er allein nicht gehen. Du hoffst, er schafft es nie wieder zurück. Schatzdeck hast du prima versteckt. Es geht nicht gut.